Das Beste, was es gibt, Neongold. Zweifel ausgelacht, dann mit dem schwedischen Wagen durch die Lichter dieser Nacht. Und ein allerletztes Mal allein, ein allerletztes Mal.